И моя тема, она называется «Лайки с небес». Und mein Thema heißt heute «Likes vom Himmel». Лайки. Likes vom Himmel. Это то, что сегодня увлекает многих людей. Das ist das, was viele Menschen mit sich mitnimmt. Лайки хотят все. Denn Likes will jeder. Фото получил, фото поставил, захотел лайки. Du hast ein Foto bekommen, hast es eingestellt und du willst ein Like dafür haben. Что-то написал, захотел лайки. Hast etwas reingepostet, du willst ein Like haben. Неплохо, но не увлекайся. Es ist nicht schlecht, aber übertreibe nicht. Не увлекайся чересчур лайками. Du sollst nicht so sehr auf die Likes viel Wert drauflegen. Когда будешь всегда со всех сторон себя сфотографируешь и выставишь. Also wenn du von allen Seiten dich fotografierst und das postest. То успокойся уже, больше не надо. Dann beruhige dich, du brauchst dann nicht mehr was zu machen. Иначе можешь превратиться в нарцисса. Ansonsten kannst du dich zu einem Narzissen verwandeln. А это уже болезнь. Und das ist bereits eine Krankheit. Потом придется тебя молиться. Dann muss man für dich beten. Чтоб ты освободился от этой. Damit du dich befreien kannst. Von diesem Schwachsinn. Но главный лайк, который человек может получить. Aber der wichtigste Like, was der Mensch bekommen kann. Вот, знаешь, когда мы ставим такой вот палец, говорим, мне нравится, да? Weißt du, wenn wir so einen Finger stellen und sagen, es gefällt uns. Ну, вот этот лайк называется. Also das heißt ja auch der Like. Кто еще не знает, да? Wer das noch nicht weiß. Так вот, понравился, значит, если тебе такой поставили. Das heißt, wenn man dir so einen Like gestellt hat, geklickt hat, dann heißt es, es hat jemand gefallen. Или ты можешь получить Dislike. Oder du kannst nach unten den Dislike bekommen. Ага. И вот небо, оно может ставить так. Also der Himmel kann so stellen, в твоей жизни, so klicken in deinem Leben. Но оно может ставить и так тоже. Aber es kann auch so stellen. Правда? Nicht wahr? Небеса умеют ставить так и так. Die Himmel können so und so machen. Если кто-то думает, что небо всегда ставит так, он ошибается очень сильно. Wenn jemand sich denkt, dass der Himmel nur so stellt, dann irrt er sich. Это глубокая ложь. Das ist eine tiefe Lüge. И поэтому будет суд. Deswegen gibt es auch ein Gericht. Или так, или так. Entweder so oder so. И когда так, тогда уже все, капец. Und wenn das dann so ist, dann ist alles zu Ende. После суда имеется в виду. Ich meine nach dem Gericht. Но пока мы здесь, у нас есть возможность получить лайк. Aber solange wir hier sind, haben wir die Möglichkeit, ein Like zu bekommen. И как получить лайк на земле? Und wie bekommt man Like auf der Erde? Ты на земле должен получить лайк от Бога. Du musst hier auf der Erde ein Like von Gott bekommen. Не там, на небесах. Nicht dort im Himmel. Ты должен с небес получить лайк сюда. Du musst vom Himmel ein Like hierher bekommen. Amen. Amen. Слышишь? Hörst как du? Получить лайк от Бога сюда? Wie bekommt man ein Like hierher von Gott? Сегодня мы будем читать Евреям 11 главу. Heute werden wir Hebräer 11 lesen. И там написано как. Wie dort geschrieben steht. Как получить лайк с неба? Wie man ein Like vom Himmel bekommt. Евреям 11 глава. Начинается 11. С определения веры. Die fängt mit Bestimmung des Glaubens. Как вера? Что такое вера? Определение веры. Da wird über den Glauben erzählt, wie das bestimmt werden kann. Ich не буду это was es bedeutet. Но ich werde es jetzt nicht erzählen, aber weiter steht, без веры угодить Богу невозможно. Aber ohne den Glauben kann man Gott unmöglich gefallen. То есть понравиться Богу. Das bedeutet, Gott zu gefallen лайк от Бога, und ein Like von Gott zu bekommen ist unmöglich без веры. Ohne den Glauben. Невозможно. Unmöglich. Итак, чтобы получить лайк с неба, also, um den Like vom Himmel zu bekommen, нужна вера. Braucht man den Glauben. А вера, она жива делами. Und Glaube ist, lebt durch die Taten, и durch через, die Werke. Через веру мы приходим к этому лайку. Und durch den Glauben kommen wir zu diesem Like. Но вера должна подтверждаться делами. Aber der Glaube muss bestätigt werden durch die Werke. Речь не идет о том, что я верю в Бога. Die Rede geht nicht davon, dass ich an Gott glaube. Сегодня все верят в Бога, нормальные, Heute normale Menschen glauben alle an Gott. Не очень нормальные, они еще сомневаются. Und weniger normale, die zweifeln immer noch. Я тут недавно, кстати, поставил лайк одному человеку. Ich habe hier vor kurzem einem Menschen ein Like gestellt, also gepostet. Ты можешь ставить лайки, где ты хочешь, видишь хорошее. Du kannst überall deine Likes verteilen, dort wo dir was gefällt. И там было написано, кто-то там восторгался музыкой, но не хотел признавать веру в Бога. Und dort war ein Post von einem Menschen, der Musik geliebt hat, aber wollte an Gott nicht glauben. И там написал человек, эй, что вы тут пишете про Бога? Там люди писали про Бога. Говорит, наслаждайтесь музыкой, хватит ваша тупость про веру говорить. Und er hat dort einen Kommentar hinterlassen und sagte, hey, genießt einfach die Musik, was tut ihr irgendwelche blöden Kommentare über Gott hier hinterlassen? Я написал, тупой тот, кто не верит в Бога. Und ich habe zurückgeschrieben, dumm ist derjenige, der an Gott nicht glaubt. Меня не интересовали лайки, но я получил лайки. Mehr haben die Likes nicht interessiert, aber ich habe eins bekommen. Мне это понравилось. Und das hat mir gefallen. Halleluja. Halleluja. Есть хорошие вещи в интернете тоже. Es gibt auch gute Sachen im Internet. Итак, верить надо, чтобы получить лайк с неба. Man muss glauben, um ein Like von Himmel zu bekommen. И мы прочитаем сегодня некоторые истории людей, которые получили лайки. Und wir werden heute ein paar Geschichten von den Menschen lesen, die die Likes bekommen haben. Бытие 5 глава 24 стих. Das ist 1. Mose 5, 24. Написано, ходил Енох перед Богом. Steht geschrieben, und Henoch wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Смотри, он Schau не ходил перед людьми. Schau her, er wandelte nicht vor den Menschen. Написано четко, ходил он перед Богом. Steht hier klar geschrieben, er wandelte vor Gott. Его не интересовали лайки людей. Ihn haben die Likes von Menschen nicht interessiert. Но его интересовал лайк от Бога. Aber ihn hat der Like von Gott interessiert. И он ходил перед Богом. Und er wandelte vor Gott. Знаешь, о нем вы вообще в Библии ничего не найдете. Über ihn werdet ihr überhaupt nichts in der Bibel finden. Кроме одного стиха. Außer einem Vers. И послание Иуда, оно говорит о Енохе. Und die Botschaft an Judah, die spricht über Henoch. Von Juda. Von Juda. Он пишет о Енохе. Der schreibt über den Henoch. Больше мы ничего не знаем, кто он такой. Mehr wissen wir nicht, wer er war. Но он написал, Юда написал цитату, которую Енох произнес. Aber Judah hat eine Zitat eingeschrieben, die Henoch gesagt hat. Очевидно, была книга Еноха. Offensichtlich gab es ein Buch von Henoch, которая дошла до Нового Завета. Die das Neue Testament erreichte. Но не дошла до нас. Aber er reichte uns nicht. И поэтому Юда мог написать цитату. Deswegen konnte Judah dieses Zitat aufschreiben. И вот представь себе, если бы у Еноха был Facebook тогда. Also stell dir vor, wenn der Henoch damals Facebook-Account hätte. Он бы написал такой пост. Der hätte so einen Post geschrieben. И там вот цитата у Иуды как раз. Und das ist dieses Zitat aus Judah. О чем мечтал, что думал, что хотел Енох? Über was hat Henoch geträumt? Was wollte er machen? Ты можешь это прочитать дома. Das kannst du zu Hause nachlesen. Но Енох, он очень сильно переживал за Бога. Aber Henoch hat, der war sehr leidenschaftlich mit Gott zusammen. Aha, у него была ревность за Бога. Er hat Eifer gehabt nach Gott. Написано, что он был седьмой от Адама. Steht geschrieben, dass der siebte nach Adam war. То есть первый Адам. Also der erste Adam. Второй, который родился от Адама, Сиф, это второй. Der zweite, der von Adam geboren wurde, ist der Сиф, und dann dritter, vierter, fünfter, sechster. И вот седьмым поколением это родился Енох. Und die siebte Generation war der Henoch. Этот человек был особенный. Und dieser Mensch war besonders. Потому что когда ты читаешь это перечисление имен. Wenn du diese Auflistung von den Menschen liest. Там шесть поколений, просто перечислены имена. Dort werden nur einfach Namen von sechs Generationen aufgezählt. Родился. Geboren, прожил столько-то лет, hat so und so viele Jahre gelebt, родил того-то. Hat den da geboren, Punkt. Следующий опять родился, der nächste, wieder прожил, geboren, умер, hat gelebt, Punkt. Ist gestorben, Punkt. И потом появляется вот этот стих. Und dann kommt dieser Vers. Вдруг plötzlich появляется история. Kommt eine Geschichte hervor. Geschichte, Biografie. Eine Biografie. То есть смотри, Бог наблюдал эти шесть поколений. Also schau her, der Herr hat diese sechs Generationen beobachtet. И там ничего интересного не было вообще. Und dort war überhaupt nichts Interessantes. О чем можно было бы сообщить людям? Über das man den Menschen verkünden könnte. Родился. Geboren. Прожил жизнь достаточно долгую. Hat wesentlich langes Leben gelebt. Хоть кого-то оставил, уже хорошо. Wenigstens jemanden hat er hinterlassen, das ist schon mal gut. И ушел с мировой арены. Und dann ging er von dieser Weltarena weg. И мы только знаем, родился когда и умер когда. Und wir wissen nur einfach, wann er geboren wurde und wann er gestorben ist. Это все равно, что ходить по кладбищу. Das ist dasselbe, wenn du auf dem Friedhof läufst. Смотришь, Вася Помидоров. Du schaust, der Thomas Müller. Родился тогда-то. Hat da, ist da und da geboren. Und dann ist ein Strich, Strich dazwischen. Und dort ist er gestorben, also damals. Und das ist die ganze Geschichte. Und was ist in diesem Strich beinhaltet? Никто не знает. Keiner weiß es. Конечно, там была какая-то жизнь. Natürlich war dort irgendein Leben. Но возможно, что там не было ничего, о чем бы следовало бы знать другим. Aber womöglich war dort nichts, was die anderen Menschen wissen sollten. Интересно. Interessant. Что можно будет другим рассказать о нашей жизни? Es ist interessant, was könnte man den anderen erzählen, was in unserem Leben war? Будут ли люди вспоминать через пару поколений твою жизнь, мою Werden жизнь? Denn Menschen nach paar Generationen dein und mein Leben in Gedächtnis rufen? Или это будет просто памятник? Oder wird das bloß ein Denkmal sein? Родился, geboren, тире, also ein Strich, он gestorben. И точка. Und Punkt. И вот и Бог, он тоже смотрит на людей и так думает: ой, что за жизнь? Und Gott schaut so die Menschen an und sagt: hey, was ist das für ein Leben? Один родился. Einer ist geboren. Второй родился. Der zweite ist geboren. Третий родился. Der dritte ist geboren. Четвертый. Der vierte ist geboren. И вдруг седьмой родился. Und plötzlich kommt der siebte zur Welt. И о нем что-то Бог захотел рассказать людям. Und über ihn wollte Gott etwas den Menschen erzählen. И вот в этом стихе мы читаем его биографию. Und in diesem Vers lesen wir seine Biografie. Представляешь, шесть поколений до Еноха. Stell dir vor, die sechs Generationen vorher noch. Они говорили: знаешь, Адам, наш предок, он ходил с Богом. Die sprachen aus, dass der Adam, unser Ahne, der ist vor Gott gewesen. Он согрешил тогда. Er hat damals gesündigt. И его Бог выгнал из рая. Und Gott hat ihn rausgejagt aus dem Paradies. И все, ребята, нам не видать Едема больше никогда. Das war's. Also, Leute, wir werden niemals Paradies mehr sehen können. Никто из Edem. Нас не сможет больше гулять в саду с Богом. Keiner von uns kann nicht mehr im Garten Gottes spazieren gehen. И они так рассказывали друг другу через поколения. Und so haben sie Generation zu Generation das erzählt и когда und weitergegeben. Эту басню рассказали Еноху. Und wenn sie, wo sie diese Legende an Henoch weitererzählt haben, dann hat er sich gefragt, woher weißt du das? Dass es nicht möglich ist, mit Gott Beziehung aufzubauen. Woher hast du das genommen? Dass ich mit Gott niemals mehr spazieren gehen kann. Wenn es bei euch nicht geklappt hat, das bedeutet nicht, dass es bei mir nicht klappt. Und er hat beschlossen, das auszuprobieren. Und so diese siebte Generation von Adam, Nachkomme, er hat beschlossen und diese Entschlossenheit hat ihn zu einer Freundschaft mit Gott geführt. Und der Henoch wandelte mit Gott. Bei ihm hat es geklappt. Und weißt du, wieso es bei ihm geklappt hat? Es steht geschrieben, er hat gesucht. Er hat gesucht. Он не только мечтал. Er hat nicht nur geträumt, он еще искал Бога. Sondern er hat auch dazu Gott gesucht. И вот когда у тебя есть смелая мечта, und wenn du einen mutigen Traum hast, нужно еще искать. Dann muss man noch suchen. И никакой человек тебя не остановит. Und kein Mensch wird dich aufhalten können. Чтобы приблизиться к Богу, тебе не нужны люди. Um Gott näher zu kommen, brauchst du keine Menschen. И тебе не надо ходить перед людьми. Und du musst nicht vor Menschen wandeln. Я не хочу ходить перед людьми. Ich will nicht vor Menschen wandeln. Мне нужен лайк с неба. Ich brauche ein Like vom Himmel. И Енох ходил перед Богом. Und Henoch wandelte vor Gott. В отличие от всех тех, кто был перед ним. Zu Unterschied zu den anderen. Кто жил рядом с ним. Die neben ihm gewohnt haben. А он ходил перед Богом. Aber er wandelte vor Gott. Енох мечтал, я хочу быть как Адам. Henoch hat geträumt, dass er wie Adam sein möchte. Я хочу с Богом гулять. Ich möchte mit Gott spazieren gehen. Ich möchte mit Gott spazieren gehen. Ich will mit ihm reden. Знаешь, есть такое выражение. Weißt du, es gibt so einen Ausdruck. Кто не мечтает летать, der nicht träumt zu fliegen, у того не растут крылья. Bei dem wachsen keine Flügel. Amen. Amen. Если ты мечтаешь летать, wenn du träumst zu fliegen, у тебя будут расти потихонечку крылья, dann werden deine Flügel langsam wachsen. Langsam aber sicher. Amen. Amen. Когда ты мечтаешь о чем-то, wenn du über etwas träumst, у тебя растут потихонечку крылья, dann wachsen dir langsam deine Flügel. Сперва они маленькие такие. Zuerst sind sie ganz winzig. И ты не сможешь, как курица, да, не сможешь лететь. Und du kannst wie ein Hühnchen nicht fliegen können. Но мечтаешь дальше. Und wenn du weiterhin träumst, крылья растут больше. Dann werden deine Flügel größer. И ты ищешь. Und du suchst. А вера, она ищет. Und der Glaube, der sucht. Поэтому дальше написано, когда мы читаем, без веры угодить Богу невозможно. Deswegen, wenn wir weiterhin lesen, das steht, dass ohne Glauben man Gott nicht wohlgefallen kann. А дальше написано. Und weiter steht. Ищущим его Бог воздает. Diejenigen, die Gott suchen, die belohnt Gott. И вот что интересует Бога, когда он видит людей. Und das interessiert Gott, wenn er die Menschen so ansieht. У него есть мечта. Er hat einen Traum. Есть ли у него мечта? Hat er einen Traum? Есть ли у него мечта? Hat er denn einen Traum? И вот у Еноха была эта мечта. Und der Henoch hatte diesen Traum. И мы читаем в Евреям 11:5 главу результат. Und wir lesen in Hebräer 11 das Resultat. Верою, 5 стих. Das ist der Vers 5. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Человек не умер. Der Mensch ist nicht gestorben. Stell dir vor. Никто до него такого не смог. Keiner von ihm konnte das zustande bringen. Все умирали. Alle starben. Но про Еноха вот не написано после тире ничего. Aber beim Henoch steht nach dem Strich nichts mehr. Он родился. Er ist geboren. И исчез. Und ist verschwunden. Просто так. Einfach so. Телепортировался человек. Der Mensch hat sich teleportiert. Plötzlich. Plötzlich. War er nicht mehr da. Неожиданно его не было, не стало. Und Menschen haben nach ihm gesucht. И люди его искали. Sie sind gegangen, Mensch, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Они искали, где ты? Енох. Der war nicht mehr da. Но его больше не было. Внезапно. Просто plötzlich. Знаешь, Богу захотелось его иметь быстрее на небесах. Weißt du, Gott, sein Wunsch war, ihn so schnell wie möglich im Himmel zu haben. Okay. Okay. А Енох об этом только мечтал. Und der Henoch hat nur davon geträumt. Я хочу гулять с Богом. Ich will mit Gott spazieren. И Бог говорит, давай. Und Gott sagt, komm. Фух, его нет. Und dann ist er nicht mehr da. Этот был человек, который пережил что-то нестандартное. Das ist ein Mensch, der etwas Ungewöhnliches erlebt hat. Если бы он сказал, я хочу гулять с Богом, люди бы сказали, Енох, мечтать не вредно. Wenn er gesagt hätte zu den Menschen, ich möchte mit Gott spazieren gehen, dann hätten die Menschen ihm geantwortet, es ist nicht, wie sagt man, du kannst träumen, so viel du willst. Genau. Das schadet dir nicht. Das ist nicht schlecht. Ja, а Енох бы ответил, кто не мечтает, тот проспит жизнь. Und Henoch hätte geantwortet, derjenige, der nicht träumt, der wird sein Leben verschlafen. Кто не мечтает, Wer nicht träumt, тот просыпает свою жизнь. Der verschläft sein Leben. И Богу нравятся люди нестандартные. Und Gott gefallen die Menschen, die nicht standardmäßig sind. Знаешь, вот особенно в Германии все стандартизировано. Besonders in Deutschland ist alles standardisiert. Тебе надо попасть в стандарт. Du musst immer diesen Standards entsprechen. У нас все в стандартах. Bei uns ist alles in standardmäßig. Все в картонках. Alles ist in Kartons. DIN A4, бумажка и то в стандарте. Sogar unsere Aufkleber sind standardisiert. А Богу нравится нестандартное мышление. Aber Gott gefällt das, wenn wir nicht standardmäßig denken. Нестандартные молитвы. Keine standardmäßigen Gebete. Okay, вот это okay. Очень важно. Das ist sehr, sehr wichtig. Чтобы молитвы не превращались в шаблоны. Dass die Gebete nicht nach Schablonartigem, nach Schablonen gebetet werden. Amen. Amen. Вот почему-то религиозные люди любят шаблонные молитвы. Aus irgendeinem Grund lieben religiöse Menschen schablonartige Gebete. Не знаю почему. Ich weiß nicht wieso. Ну так легче, я понимаю, да. Es ist so leichter, ich verstehe das. Для совести тоже. Прочитал молитвы, пошел. Und für den Gewissen hast dein Gebet durchgeleiert. Но факт тот, что нужно зацепить Бога молитвой. Aber die Tatsache ist, dass wir Gott damit treffen wollen oder berühren wollen. В этом же смысл молитвы, правда? In dem ist doch der Sinn des Gebetes. Зацепить его там, зацепить. Um Gott dort zu berühren. Чтобы ему понравиться там. Damit du ihn dort gefallen kannst. Когда ты представляешь, каждое утро к тебе дочка или сын приходит и тебе одно и то же читает стихотворение. Und stell dir vor, deine Tochter oder dein Sohn kommt zu dir und sagt dir immer dasselbe in der Früh. Да, и вот ты слушаешь, думаешь, да заткнись ты наконец. Und du hörst sie an oder ihn und sagst, halte endlich einmal deinen Mund. Скажи хоть что-нибудь человеческое. Sag etwas Menschliches von dir. Вот так, наверное, иногда Бог смотрит на эти молитвы, думает, Боже. Wahrscheinlich schaut Gott manchmal auf diese Gebete und denkt sich, oje. Was soll das? Сколько можно? Кто-нибудь скажет хоть нормальную молитву от сердца? Kann jemand wenigstens ein Gebet vom Herzen sprechen? Вот иногда Бог, я думаю, Бог зевает, смотря на людей. Ich stelle mir vor, dass manchmal Gott gähnt, wenn er die Menschen so ansieht bei ihren Beten. Пойдем, Дух Святой, поговорим. Oh, Heiliger Geist, komm, lass uns mal reden. Пусть они дальше болтают там свои стихотворения. Die sollen dort ihre Gedichte runterleiern. Знаешь, мне кажется, когда вот телефонную книжку читаешь, неинтересно, правда? Also ich denke, wenn wir so ein Telefonbuch durchlesen, dann ist das nicht so interessant. Или ты читаешь на ночь? Oder liest du nachts auf die Nacht Telefonbuch? Открывай телефонную книгу на ночь и давай. Du machst das Telefonbuch auf und liest es auf die Nacht? Знаешь, а вот когда ты читаешь Библию, иногда ты читаешь телефонную книгу. Aber wenn du manchmal Bibel liest, liest du das manchmal wie Telefonbuch. Реально. Real. какие-то имена сплошные. Lauter Namen. Я понимаю, что это сегодня важно для Израиля. Ich verstehe, dass es wichtig ist jetzt für Israel. Вот сейчас я открыл как раз. Genau, jetzt habe ich das aufgemacht. Если бы камеру привели бы поближе, это было бы что-то. Wenn die Kamera ein wenig näher wäre jetzt, dann wäre jetzt was. Первое Паралипоменон. Also erste Chronika. Как раз вот мы сейчас такое откроем. Genau, das werden wir jetzt aufschlagen. Четвертая глава. Der Kapitel 4. Да, да, да. И там с первой главы, если начнешь читать, мы здесь на второй главе все заснем. Wenn wir jetzt ab dem ersten Kapitel anfangen zu lesen, dann werden wir bei dem zweiten Kapitel einschlafen. Даже вот произнести паралипоменон уже не каждый сможет, да? Sogar jetzt auf Russisch Chronika auszusprechen gelingt nicht jedem. Один проповедник так и не научился, он говорит паралипоменон. Ein Prediger hat auch nicht geschafft, das auszusprechen und hat irgendwas sich ausgedacht. Выговаривать паралипоменон, ты уже долго верующий. Аллилуйя. Wenn du паралипоменон aussprechen kannst, dann bist du schon ein Gläubiger. Gefällt's mir, ja. Amen. Also erster Chroniker. И вот ты можешь читать с первой главы первый паралипоменон. Also du kannst ab dem ersten Kapitel Chroniker lesen. Я не стану это делать. Ich werde das jetzt nicht tun. Но будет интересно дома попробовать. Сколько стихов подряд ты прочитаешь? Aber es ist interessant, das zu Hause auszuprobieren, wie viele Verse du schaffst durchzulesen. Да. И потом вторая глава, та же самая история. Und dann kommt der zweite Kapitel, dieselbe Geschichte. Та же телефонная книга. Dasselbe Telefonbuch. Открываешь третью главу. Du machst den dritten Kapitel auf. Та же телефонная книга. Dasselbe Telefonbuch. Кошмар. Schrecklich. Один говорит, я открыл Библию, смотрю. Der eine erzählt, ich habe die Bibel aufgeschlagen und sehe lauter Namen. Dann sagt er, wollt ihr mich veräppeln? Нет, там есть кое-что между телефонными строчками тоже. Doch, doch, es gibt dort etwas zwischen den Zeilen in diesem Telefonbuch. И вот так иногда Бог смотрит на людей. Und so schaut Gott manchmal auf die Menschen. Смотрит телефонные книги сплошные. Und er sieht, das ist ein lauter Telefonbuch. Никого, кому можно поставить лайк. Niemanden, den ich ein Like stellen kann. Нету никого, ни у кого мечты. Niemand hat einen Traum. Ни у кого нет веры. Niemand hat den Glauben. Ни у кого нету жажды. Niemand hat diese Leidenschaft und Hunger. Телефонная книга. Ein Telefonbuch. Знаешь, почему вообще это в Библии? Ну, конечно, нужна. Раз есть эта информация, нужна она. Wenn wir diese Information haben, dann ist sie notwendig. Она нужна для Израиля. Sie ist notwendig für den Israel. Они до сих пор ориентируются по этому. Sie orientieren sich nach wie vor danach. Кто от какого колена? Wer von welchem Stamm abstammt? Но для нас она не имеет смыслового значения вообще. Aber für uns hat sie überhaupt keinen Sinn. Кроме некоторых отдельных историй. Außer manchen Geschichten. И вот мы читаем, на четвертой главе начинается что-то интересное. Und so lesen wir im Kapitel 4, da fängt eine interessante Geschichte an. С пятого стиха, если я читаю. Ab dem Vers 5, wenn ich lese. А, давайте сделаем эксперимент. Lass uns mal ein Experiment machen. У Ахшура отца Фикои были две жены, Хела и Ханара. И родила ему Нара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Нары. Сыновья Хелы, Церев, Цухар и Эфнан. Все понятно, да? Коц родил Анува и Цувева и племена от Ахархела, сына Гарумова. Вы впечатлены, да? Muss ich auch lesen? Нет, здесь есть. Спасибо. Okay. А дальше начинается что-то интересное. Aber dann fängt etwas Interessantes an. Явис появляется. Es kommt der Jabez. Явис был знаменитее всех братьев своих. Мать дала ему имя Явис, сказав, я родила его с болезнью. И воззвал Явис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И он Бог не спослал ему, чего он просил. Und Jabez war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich dich geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, o, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest, und deine Hand mit mir wäre, und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Sorry, Иавис тоже захотел вырваться из этого стандарта. Schau her, und der Jabez wollte aus diesem Standard rausbrechen. И у него было братьев куча. Er hatte eine Menge Brüder. И до него было 100 поколений. Und da vor ihm waren schon 100 Generationen. О которых вообще ничего нельзя было сказать, кроме как родился, умер, родился, über умер. Über die nichts man nichts sagen konnte, außer dass sie geboren sind und gestorben sind. Вдруг появляется нестандартный человек. Und plötzlich kommt auf die Bildfläche ein Mensch, der nicht standardmäßig ist. И он начинает орать. Und er fängt an zu schreien. Он не просто молится. Er betet nicht einfach Написано, so. Er воззвал к Богу. Sondern er steht hier geschrieben, er rief zu Gott. О, знаешь, когда говоришь, о, ты орешь. Weißt Halleluja. Du, wenn du о sagst, dann schreist du bereits. О, если бы. Und er sagt, о, wenn du. Это был крик Богу. Das war ein Schrei zu Gott. Я, если Господь до сих пор зевал такой. Wenn Gott bis dahin noch gegähnt hatte. 100 поколений, 150, 160, 170. 150, 160, 170. Вдруг такой крик в небо. Und plötzlich so ein Schrei zu ihm. О, wenn du mich segnen würdest. Господь, наконец-то! Und der Herr, endlich mal. Наконец-то кто-то появился. Kommt jemand, через кого я могу показать себя. Durch den ich mich zeigen kann. Наконец-то вера у кого-то проснулась. Endlich ist der Glaube bei jemand erwacht. И Бог просыпается тоже. Halleluja. Und wir? Бог. Und Gott wacht auch auf. Halleluja. Halleluja. И Иавис начинает мечтать. Und Jabez fängt an zu träumen. Ему могли тоже сказать, Иавис, мечтать не вредно. Man hätte auch zu ihm sagen können, es ist nicht, du kannst träumen so viel du willst. Да, а Иавис сказал бы, кто не мечтает, тот просыпает жизнь. Aber der Jabez würde ihm antworten, wer nicht träumt, der verschläft sein Leben. Бог обожает нестандартных людей. Gott liebt Menschen, die nicht standardmäßig sind. Если они начнут мечтать о чем-то нестандартном. Wenn sie anfangen, über etwas nicht standardmäßiges träumen, anfangen. Бог поднимает и говорит, давай, давай. Dann Gott baut dich auf und sagt, komm. Давай, я помогу тебе. Komm, ich helfe dir. Я подниму тебя на другой уровень. Ich werde dich auf eine andere Ebene bringen. Halleluja. Halleluja. И поэтому написано, Иавис стал знаменитым. Und deswegen steht auch geschrieben, dass der Jabez angesehener und berühmter als seine Brüder geworden ist. На него поставили шаблон. Auf ihn, man hat ihn in eine Schablone шаблон, gestellt. Да. Ему поставили такой штемпель. Man hat ihn so abgestempelt. Ты вообще кумерзёнхен, ты проблемный ребёнок. Du bist eigentlich ein Sorgenkind. Да, но с таким вот штампом не выжить нормальной жизнью. Mit so einem Stempel kann man kein normales Leben führen. Wenn man über dich sprechen würde, du bist ein Problem. Проблема, иди сюда. Problem, komm zu mir. Вот такое имя было у него, представляешь? So einen Namen hatte er, stell dir vor. А он стал знаменитее братьев своих. Aber er wurde angesehener als seine Brüder. Amen. Amen. Почему? Потому что он вырвался из этой вот рутины. Wieso? Weil er aus dieser Routine rausgebrochen ist. Ja. Und er hat angefangen zu träumen. Das ist eine эгоистическая молитва, правда? Hör zu, das ist eigentlich ein sehr egoistisches Gebet. Только про себя говорит. Er spricht nur über sich selbst. Если бы ты благословил меня. Wenn du mich segnen würdest. А Богу нравится. Aber Gott gefällt das. А Богу понравилось. Aber Gott hat das gefallen. Halleluja. И он благословил, он стал знаменитый другим. Und er hat ihn gesegnet, dass er berühmter als alle anderen geworden ist. Знаешь, я просто еще одного нестандартного парня покажу. Ich zeige dir noch einen nicht standardmäßigen jungen Mann. Это четвертое царство. Следующая книга. Das ist der nächste Buch. Das nächste Buch. Das ist Zweiter Könige. Вторая глава. Der Kapitel 2. С девятого стиха. Ab dem Vers 9. Давай. Da nahm Elia. Soll ich lesen? Okay. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen. Oh nee, das ist. Und Слушай, es geschah, давай, als sie. Давай прочитаем сперва 17 главу. Третье царство, 17 главу. Lass uns erst einmal 1. Könige 17 lesen und den Vers 1. И потом мы вернемся еще раз к этому. Und dann kehren wir wieder zur 2. Könige. Да, потому что здесь начало про Илию. Denn das ist der Beginn von Elia. Первый стих. Der Vers 1. Да. И сказал Илия Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву, это был царь, жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, das war der König, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Er soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Смотри, какой нестандартный человек. Schau hier, was für ein nicht standardmäßiger Mensch. Вообще про него ничего не известно до этого стиха. Über ihn ist noch nichts geschrieben vor diesem Vers. Он никто. Er ist ein Niemand. Никто. Er ist ein Niemand. Написано, он один из жителей Галаадских. Steht geschrieben, der ist einer von den Einwohnern von Gilead. Точка. Punkt. Все. Das war's. У него не было особой биографии родословной. Er hat keine besondere Biografie, hat keinen Stammbaum davor. И вдруг besonderen. Заявление. Und plötzlich eine Ankündigung. Жив Господь. So war der Herr lebt. В эти годы не будет ни росы, ни дождя. In diesem Jahr wird weder Tau noch Reben geben. Разве только. Er sei denn. По моему слову. Nach meinem Wort, wenn ich das sage. Илия, ты кто такой? Илия, wer bist du? Посмотрите, кто я такой. Ihr werdet sehen, wer ich bin. Через 3,5 года они все его искали. Nach 3,5 Jahren hat jeder nach ihm gesucht. Каждый искал, царь его везде искал. Jeder hat nach ihm gesucht, König hat nach ihm gesucht. Потому что они поняли. Weil sie begriffen haben. По слову Илии будет опять дождь. Nach dem Wort Elias wird wieder Regen geben. Человек был как мы. Der Mensch war wie wir. Яков говорит об этом четко. Jakobus spricht davon ganz deutlich. Один из жителей. Einer von den Einwohnern. Он был такой же, как мы. Er war genauso wie wir. Такой же, как мы. Er war genauso wie wir. Но молитвою помолился, написано. Aber steht geschrieben, er hat ein Gebet gebetet. И небо закрылось. Und der Himmel wurde verschlossen. А потом опять помолился. Dann hat er wieder gebetet. И небо открылось. Und der Himmel ging auf. Человек, как мы. Der Mensch wie wir. Но он был очень нестандартный. Aber er war ziemlich unstandardmäßig. Он любил помечтать. Er liebte es zu träumen. Weißt du, wenn man mir sagen würde, ja, du kannst träumen so viel du willst, wenn du den Himmel aufmachen willst oder zumachen willst. Aber Elia würde sagen, wer nicht träumt, der verschläft sein Leben. Und so lesen wir weiter diese Geschichte, die wir begonnen haben. Das ist bereits das Ende von seiner Biografie. Der zweite König, 2. Глава с 9 стиха. Von dem Vers 9 bis 11. Когда они перешли, это Илия и Елисей. Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Und сказал Илия в ответ, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es dir nicht geschehen. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander, und Elia fuhr im Sturmwind auf den Himmel, auf zum Himmel. Смотри, Илия был настолько нестандартный человек. So, yeah, Elia war so dermaßen nicht standardmäßig. Он так дружил с небом. Er hat eine richtige Freundschaft mit Himmel gehabt. Что он мог закрыть небо. Dass er fähig war, den Himmel zuzumachen. Потом по молитве открыть небо. Und nach dem Gebet den Himmel aufzumachen. Он умел вызывать небесное такси. Er konnte einen himmlischen Taxi rufen. Пожалуйста, колесницу. Bitte ein Wagen. Я не думаю, что это так было, но. Ich glaube nicht, dass es so war. Потому что мы читаем, что иногда ему 40 дней приходилось пешком идти. Denn wir lesen, dass er manchmal 40 Tage gezwungen war, zu Fuß zu gehen. Но он тоже знал телепортацию, как Енох. Aber er kannte auch diese Teleportation wie der Henoch. Вдруг его уже нет. Und plötzlich ist er nicht mehr da. И об этом люди знали. Und die Menschen wussten davon. За всю жизнь, которую Илия прожил, люди слышали очень много интересных случаев. Im ganzen Leben von Elia waren ja Menschen, die davon gewusst haben. Да, и когда мы читаем, как он встречается с одним из них, Авдий его звали, он говорит, я боюсь про тебя рассказать, что ты здесь, потому что вдруг тебя Дух Святой опять унесет. Это про кого? Это про того же еще, про Илию. Und als Elia den Avdij heißt er, getroffen hat, dann hat er gesagt, ich habe Angst, von dir zu erzählen, damit du nicht entrückt wirst. Вдруг ты исчезнешь, как обычно, вот с тобой бывает. Ты был, тебе ар нету. Dass du plötzlich verschwindest, denn du hast so eine Gewohnheit, du bist da und plötzlich bist du nicht mehr da. Да, а потом меня царь голова долой. Und dann wird der König mich köpfen. Илия говорит, не переживай, я останусь, так и быть. Илия sagte, hab keine Sorgen, ich bleibe da. Так и быть, так и быть. So, сегодня, so soll es sein. Сегодня колесницы не будет. Heute wird es keinen Wagen geben. Я думаю, Боже мой. Ich denke mir so, oh Herr. Мы читаем это как сказку. Wir lesen das wie ein Märchen. Но это реальные вещи. Aber das sind reale Dinge. Это просто духовный мир. Das ist einfach die geistliche Welt. Amen. Amen. Почему этого нету в твоей жизни? Wieso gibt es in deinem Leben sowas nicht? Почему я еще не летал на колеснице? Wieso bin ich noch nicht mit einem Wagen geflogen? Я думаю. Ich denke mir. Я честный человек. Ich bin ein ehrlicher Mann. Если я скажу, wenn ich sage, мне не хочется. Ich will nicht. У меня колесница неплохая стоит. Ich habe keinen schlechten Wagen. Не летает, правда, но ездит нормально. Also es fliegt zwar nicht, aber es fährt ganz gut. Все хорошо. Alles ist gut. А вдруг там кондиционера нет в колеснице? Vielleicht gibt es dort in diesem Wagen keine Klimaanlage. Они же огненные, все жарко. Denn sie sind alle feurig, es wird dann warm sein da drin. У меня кондиционер. Aber ich habe eine Klimaanlage. Слушай, кони, они непонятны, они вдруг я управлять не смогу. Они несут меня в Африку. Die Pferde sind nicht immer leicht lenkbar. Vielleicht werden sie mich nach Afrika irgendwo hinbringen. А я-то хочу домой. Aber ich will doch nach Hause. Поэтому мне колесница не устраивает. Deswegen bin ich mit einem Wagen nicht zufrieden. Я не особо летать люблю, Господи. Und ich mag nicht so gerne zu fliegen. Особенно вот на таких огненных конях. Also besonders auf solchen feurigen Pferden. И ты знаешь, почему? Почему? Потому что вот мы не хотим. Weißt du wieso? Weil wir es nicht wollen. Меня это особо не интересует. Mich interessiert das nicht besonders. Понимаешь? Нам нужны какие-то страстные желания. Verstehst du, wir brauchen leidenschaftliche Wünsche. Amen. Не просто, о, Господи, неплохо было бы прокатиться, Господь. Also nicht nur einfach so, oh Herr, das wäre nicht schlecht, mal eine Runde zu machen. У Илии была потребность. Hey, Elia hatte ein Bedürfnis. У него была жажда. Er hatte Durst. И он ревновал за Бога, как никто. Und er eiferte für Gott wie kein anderer. 400 мужиков просто так порубил. Der hat 400 Männer einfach zerstückelt. Какая ревность была. Der hat so einen Eifer gehabt. Вышел, говорит, ну чё, вы? Und dann ging er raus und sagte, hey, ihr. Давай покажем, кто. Also komm, wir zeigen. Чей Бог лучше, а? Lass uns mal sehen, wer sein Gott besser ist. Да, да, и когда они там устроили вот этот оргию, эту издевались над собой, резали себя, а он стоит и смеется. Und als sie diese Orgie veranstaltet haben, wo sie angefangen haben, sich zu geißeln und sich zu schneiden. Говорит, орите громче, может он спит, ваш Бог, давай. Und er sagt, schreit noch lauter, vielleicht schläft euer Gott. И он стоял и ржал над ними. Und er stand da und hat sie ausgelacht. Потом он просто помолился. Dann hat er einfach nur gebetet. Одна молитва. Ein Gebet. Огонь с неба. Dann kam ein Feuer vom Himmel. Сожрал всю эту жертву вместе с водой. Und hat das ganze Opfer zerfressen samt des Wassers. Это был человек огонь. Das war ein Mensch des Feuers. Была ревность. Der war Feuer. Была мечта. Der war eifrig. Была страсть. Der hatte Leidenschaft und Träume. И он был нестандартный человек. Und er war nicht standardmäßig. И Елисей, который ходил с ним. Und Elisa, der mit ihm wandelte. Это был еще один такой же тип. Das war noch so ein Typ. Он тоже был нестандартный. Der war auch nicht standardmäßig. Был успешный бизнесмен. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Знаешь, что людей, которых Бог призывает, это не лентяи. Weißt du, die Menschen, die Gott beruft, das sind keine Faulpelze. Amen. Amen. Он был успешный мужик. Er war ein erfolgreicher Mann. И потом его Илия положил на него свой плащ. Und dann hat Elia seinen Mantel auf ihn geschmissen. И тот побежал за ним. Und der lief ihm nach. Побежал, бросил весь бизнес свой. Der hat sein Geschäft zurückgelassen. Это был авантюрист еще тот. Das war noch dieser gewiefte Geschäftsmann. Он хотел. Er wollte. Он мечтал. Er hat geträumt. И он бегал за Илией. Und er lief dem Elia hinterher. Он служил ему. Er hat ihm gedient. Почему? Wieso? Зарплату платил хорошую Илия. Hat er ihm einen guten Lohn gezahlt, Elia? У него была страсть иметь такой же дух. Er hat die Leidenschaft gehabt, denselben Geist zu bekommen. Und Und am Schluss ist er noch frecher geworden und hat gesagt, ich will doppelten Segen то, haben. У тебя в квадрате. Das, was du hast, mal zwei. Илья посмотрел, я думаю, ему понравилось. Und Илья hat ihn so angeschaut. Ich denke, das hat ihm bestimmt gefallen. Но трудного ты просишь, парень. Ah, du erbittest etwas Schweres, junger Mann. Ага, попробуй, попробуй. Also probieren wir mal. Мне нравится. Das gefällt mir. Если сможешь увидеть, как я вознесусь. Wenn du sehen wirst, wie ich hinweggenommen werde, получишь. Dann wirst du es bekommen. В чем проблема? Was ist, worin ist das Problem? Это то, о чем мы говорим уже два воскресенья. Das ist das, wovon wir schon zwei Sonntage hintereinander sprechen. Бог проверяет нас на фокус. Gott prüft uns nach, wohin wir fokussiert sind. Способны ли мы сфокусироваться на чем-то? Sind wir fähig, auf etwas uns zu fokussieren? О чем-то мечтать? Etwas zu träumen. За что-то бороться. Für etwas zu kämpfen. Есть такая мечта, за которую стоит бороться. Es gibt einen Traum, für das es lohnt, zu kämpfen. Я за эту мечту могу все сделать. Ich kann für diesen Traum alles tun. Я буду бороться. Ich werde kämpfen. Вот Елисей был таким. Und Elisa war so. Илья проверяет эту мечту. Илья проверяет. Und der Elia hat diesen Traum geprüft. И он был такой человек, которого Бог везде куда-то посылал всегда. Und war so ein Mann, wo Gott immer irgendwo hingeschickt hat. Написано, Илья говорит Елисею, останься здесь, Господь посылает меня в Эфир. Und Elia sagt zum Elisa, du bleib hier, der Herr schickt mich nach Gilgal. Елисей говорит, да-да, в Эфир, да. Oder Эфир, Эфис? Да, неважно. И факт то, что он в три города его посылает, Господь посылает. Tatsache ist, dass der Herr ihn in die drei Städte schickt. Каждый раз он говорит, Елисей, останься. Und jedes Mal sagt er zu ihm, Elisa, bleib da. Ты уже устал. Du bist bereits müde. Расслабься. Entspann dich mal. Скушай пиццу. Ess mal eine Pizza. Посмотри в Handy. Schau mal in dein Handy rein. Ответь на все Фейсбуки. Und antworte auf alle Facebook-Posts. Запусти себя в Инстаграме, не забудь фотографироваться со мной. Vergesse nicht, sich mit mir zu fotografieren und das in Instagram zu posten. А я пока сделаю дело Божье, хорошо? Und ich werde so lange die Gottes Sachen erledigen. Слушай, знаешь, 90% сказали бы, наконец-то. Also 90% hätten gesagt, endlich Наконец-то mal. Я смогу хоть посидеть. Endlich mal kann ich mal ein wenig sitzen. Это ж три города в один день. Denn das sind ja drei Städte an einem Tag. Можешь посчитать, сколько километров они прошли. Du kannst mal nachzählen, wie viele Kilometer sie hinter sich gelassen haben. А Елисей вцепился, как бульдог. Aber Elisa hat wie ein Bulldog an ihm geklammert. Не отпущу тебя, не отстану от тебя. Ich werde dich nicht loslassen. Не, я не оставлю тебя. Ich werde dich nicht loslassen. А в чем причина была? Wo war der Grund? Все эти люди, которые тогда были, Елисей, пророческие люди. All diese Menschen, die da damals waren, Elisa, diese prophetischen Menschen. Они имели такую связь с Богом. Die haben so eine Verbindung zu Gott gehabt. Что они четко знали. Dass sie genau gewusst haben. Сегодня. Heute. В этот день. An diesem Tag. Илия уйдет на небо. Wird der Elia in den Himmel hinweggenommen. Представляешь? Stell dir vor. Илия никому ничего не сказал. Elia hat ja niemandem was gesagt. Они все знали. Aber sie wussten alle. Сегодня. Heute. И поэтому Елисей прилип, как банный лист. Deswegen hat Lisa geklebt am Elia wie ein Blatt. Не отпущу тебя. Ich werde dich nicht loslassen. Ты от меня не уйдешь просто так. Du wirst nicht einfach so von mir weggehen. Я от тебя подарочек хочу. Ich will von dir ein Geschenk haben. Илья это знал. Und Elia wusste das. Я ему было интересно, что же хочет этот парень. Und ihn hat interessiert, was will denn dieser junge Mann? Проси у меня. Проси. Bitte Проси, darum. Пожалуйста, давай. Bitte. Что сделать тебе? Was soll ich dir tun? Елисей не захотел каких-то там колесниц. Elisa wollte nicht irgendwelche feurigen Wagen. Он захотел дух. Er wollte den Geist haben. Дух. Er wollte den Geist haben. Дай мне дух. Gib mir deinen Geist. Представляешь, вот есть вопрос, который может решать человек. Stell dir vor, es gibt eine Frage, die ein Mensch lösen kann. Илия ему отвечает, хорошо. Und Elia sagt zu ihm, okay. Не простая задача, но неплохо. Es ist keine einfache Aufgabe, aber lösbar. И вот тебе лакмусовая бумажка. И вот тебе тест. Und da gibt es jetzt einen Test für dich. Увидишь, как я вознесусь. Wenn du sehen wirst, wie ich hinweggenommen werde, возьмешь свой дар. Dann wirst du dein Geschenk empfangen. Елисей сконцентрировался. Elisa hat sich konzentriert. И знаешь, вот это важно, чтобы мы все научились фокусироваться. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir alle lernen, uns zu fokussieren. Слышать голос Бога. Die Stimme Gottes zu hören. Чтоб тебе СМС-ка капала с неба. Dass immer eine SMS von oben zu dir kommt. Сегодня. Heute. Такое-то событие. Heute so und so dieses Ereignis. А эти люди, они умели получать СМС с неба. Diese Menschen waren fähig, die konnten diese SMS lesen vom Himmel. Они все говорили друг другу, ты знаешь? Die haben alle zueinander gesagt, weißt du? Мне сегодня СМС пришел с небес. Ich habe heute ein SMS vom Himmel bekommen. Илия сегодня будет вознесен. Elia wird heute entrückt werden. Я не говорю, я тоже знаю, помалкивай давай. Und der eine, der Elisa sagt, ich weiß es auch. Я тоже знаю. Ich weiß es auch. Мы все можем связываться с небесами. Аллилуйя. Wir können uns alle mit Himmel verbinden. Мы все можем получать СМС с небес. Wir können alle SMS vom Himmel bekommen. Почему не получаем? Wieso bekommen wir denn keine? Уже слишком много других. Weil es zu viele andere SMS da sind. Сообщений, информации. Informationen, Nachrichten. И все вот так. Und alles das, alles fliegt auseinander, lenkt ab. Es ist so wichtig, sich zu fokussieren, damit der Heilige Geist kommen kann. Elisa hat auch geträumt. Man hätte zu ihm auch sagen können, es ist nicht schlecht zu träumen. Aber er hätte gesagt, wer nicht träumt, der verschläft sein Leben. Когда мы гуляли с Леной еще, это было в Эрцхаузене, где я учился в библейской школе. Wo ich noch in der Bibelschule war und wir haben mit Lena dort, wir waren dort spazieren. Я учился в библейской школе. Ich habe gelernt dort. Мы верили, чтобы у нас были деньги на Миту. Wir haben geglaubt, dass wir Geld für die Miete irgendwie bekommen werden. Потому что не было дохода. Denn wir haben kein Einkommen gehabt. Да, и мы каждый месяц верили за свою сумму. Und jeden Monat haben wir um diese Summe geglaubt. Да, и каждый раз получалось. Und jedes Mal hat es funktioniert. И вот мы гуляли. Und so sind wir spazieren gegangen. И я ее спрашивал, говорю, und ich fragte sie, какой тип дома тебе нравится? Was für ein Art Haus gefällt dir? Она говорит, вот этот. Sie sagte mal dieser. Ja, может этот. Vielleicht dieser. Я говорю, такой будет у нас. Dann werden wir so eins haben. Она говорит, что? Und sie, was? Какой еще дом? Was für ein Haus? Я говорю, такой будет у нас. So ein Haus werden wir haben. Эй, ты нищий студент. Ich war ein armer Student. Какой дом? Was für ein Haus? Да, я тебе мог бы сказать. Ja, ich kann dir eins sagen. Кто не мечтает, тот проспит жизнь. Wer nicht träumt, der verschläft sein Leben. Amen. Amen. Когда ты мечтаешь? Wenn du träumst. Эй, тебе нужно приложить, конечно, усилия. Man muss natürlich sich anstrengen. Но сперва нужно мечтать. Aber zuerst muss man träumen. Я не говорю, что построить дом это дело какое-то серьезное дело веры. Ich sage nicht, dass das Haus zu bauen eine ernsthafte Sache des Glaubens ist. Das ist eine normale Sache. Man braucht ein Werk des Glaubens. Когда требуется вера, чтобы достичь этого. Wo man den Glauben braucht, um das erreichen zu können. Когда я молился в 17 лет примерно мне было. Wo ich gebetet habe, als ich 17 war. До свадьбы еще это было. Noch vor der Hochzeit. Я молился о призвании, мечтал. Ich habe über die Berufung gebetet und habe geträumt. Бог, я буду проповедником. Gott, ich werde ein Prediger werden. Я стану, наверное, пастором. Ich werde wahrscheinlich ein Pastor. Да. Ja. Я буду проповедовать и буду пастором. Ich werde predigen und ich werde ein Pastor sein. И у меня будет церкви. Ich werde Gemeinden haben. Одна будет с нуля. Eine wird von Beginn an von mir gegründet построен. Werden. И я знаю имя ее. Und ich weiß den Namen von ihr. Der Name von dieser Gemeinde wird Alpha und Omega sein. Mit 17. Und ich könnte sagen, Henry, es ist nicht schlecht zu träumen. Dann hätte ich geantwortet, wer nicht träumt, der verschläft sein Leben. Wir brauchen ein Werk des Glaubens. Denn der Glaube bringt ein Werk zustande. Тогда, веры, und wenn du ein Werk des Glaubens hast, dann bekommst du ein Like vom Himmel. Без веры, без дела веры, ohne den Glauben, ohne das Werk des Glaubens, Богу угодить невозможно. Kann man Gott nicht gefallen. Получается dislike. Dann bekommst du einen anderen Like. Или когда ты строишь дело веры, wenn du ein Werk des Glaubens baust, оно будет испытано. Das wird geprüft werden. Павел говорит, что всякого дела будет испытано. Paulus sagt, jedes Werk wird geprüft werden. И у кого дело сгорит, von jedem. Und von bei demjenigen, der das Werk verbrennt, то будет ноль. Der wird, ноль будет у него. Der wird eine Null haben. А у кого оно состоится, сохранится, und bei dem es besteht und bewahrt wird, тот получит награду. Der wird eine Belohnung haben. То есть дело веры, оно дает награду в небо. Das bedeutet, das Werk des Glaubens bekommt verspricht dir eine Belohnung vom Himmel. Amen. Amen. Это не то дело, которое я построил просто вот как потому что я человек, я строю что-то. Любой человек что-то строит. Das ist nicht eine Sache, dass ich als Mensch gebaut habe, denn jeder Mensch baut etwas. Фирму построить это не трудно. Eine Firma aufzubauen ist nicht schwierig. Дом построить это не трудно. Ein Haus zu bauen ist nicht schwierig. Земля и все дела на ней сгорят. denn die Erde und alle Werke auf ihr werden verbrennen. Но дело веры, оно пройдет в небо. Aber das Werk des Glaubens wird durch in den Himmel kommen. В небо. In den Himmel. И мы созданы для небес. Und wir sind geschaffen für den Himmel. Amen. Amen. Мы рождены на земле. Wir sind geboren hier auf der Erde. Но созданы для небес. Aber geschaffen für den Himmel. Как много хотелось бы еще сказать сегодня. Ich würde noch so vieles heute sagen wollen. Aber wir werden jetzt beten. Ich lade dich jetzt einfach dazu ein. Denke über dein Werk des Glaubens. Hast du ein Werk des Glaubens? Dann klammere dich an dieses Werk. Und bewahre es. Fokussiere dich auf den. Und entwickle das weiter. Мечтай о нем. Träume davon. Träume über das Größere, über das Höhere. Кто не мечтает, тот просыпает свою жизнь. Denn derjenige, der nicht träumt, der verschläft sein Leben. Давай закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Драгоценный Дух Святой. Lieber Heiliger Geist, научи нас слушать небеса. Lehre uns, dem Himmel zuzuhören. Дух Святой. Heiliger Geist, научи нас. Lehre uns. Летать. Zu fliegen. Летать. Zu fliegen. Мечтать, как мы zu летаем. Träumen, wie wir fliegen. Чтобы наши крылья росли, Господь. Damit unsere Flügel wachsen. Чтобы ты, смотря на нас, не зевал, Господь. Damit, wenn du uns anschaust, nicht gähnen musst. О, Бог. О, Herr. Чтобы ты, смотря на нашу жизнь, мог радоваться. Dass, wenn du unser Leben beobachtest, dich freuen kannst. Чтобы ты мог подниматься и говорить, я помогу тебе. Dass du aufstehen kannst und gerne sagen kannst, ich werde dir helfen. Жажда, Господь. Hunger. Желание, мечта. Der Wunsch und der Traum. Господь, призови сегодня Herr, людей. Herr, rufe heute Menschen zu Покажи, dir. Господь, твою мечту. Zeige heute deinen Traum. Zeige heute deinen Traum.